Ja, Gilles, du bist ja nun ein paar Takte jünger, ich schätze Mitte 20. Und ich würde mich jetzt dafür interessieren, wie es denn mit deinen Lebensweisheiten aussieht. Ja, ich habe auch schon drüber nachgedacht. Ich habe, glaube ich, noch keine, weil mir immer noch diese Erziehungsrichtlinien Macken hängen. Zwar sind die vielleicht auch ganz interessant, nämlich immer rein in die Scheiße und mach's dir nicht zu einfach. Und also bis sich das zu einer Lebensweisheit ausgewachsen hat, dauert das wohl noch ein bisschen. Und lebst du da im Moment nach? Glaube schon, ja. Ja?